Lasses lære. Verstanden abgewiesen, kamst du dir oft vor. Doch des Schattens Sonnenseite öffnen dir des Glückes Tor. Freude fürs Leben. Sein. Die Welt nun bunt, dein Ziel erreicht.